Impuls. Integration. Wenn jemand das einmal macht, was er tun möchte, dann wird er kongruent zu seinem eigentlichen Willen sein. Man erkenne das eigene Wesen und dessen Stellung einfach an, um es bei seinen Denkprozessen eingehend berücksichtigen zu können.